Gefangen war ein Mädel hübsch und fein, sah rot und weiß, war schwarz von Haar, seufzt Tag und Nacht und weinte gar, wollt gerne löset sein, wollt gerne löset sein. Kam aus fremdem Land daher ein junger Rittersmann, den jammerte das Mädchen sehr, Harry verwag ich Kopf und Ehr, wenn ich sie retten kann, wenn ich sie retten kann. Ich komm zu dir in finstrer Nacht, lass Liebchen, husch mich ein. Ich fürchte weder Schloss noch Wacht, holla, horch auf um Mitternacht. Sollst du erlöset sein, sollst du erlöset sein. Gesagt, getan, Glock zwölfe stand, der tapfere Ritter da. Sanft reicht sie ihm die weiche Hand, prim an die leere Zelle fand. Fort war sie hopsassa, fort war sie hopsassa.